Ich bin Nicola Kredenz, ein historisches Presshaus, das heute mit einzigartiges Geschichtsmuseum beherbergt. Hier lade ich meine Besucher ein, in die Vergangenheit einzutauchen und sich von einer Vielzahl nostalgischer Gegenstände verzaubern zu lassen. Beim Durchstöbern meiner Sammlung kannst du unter anderem bäuerliche Relikte entdecken, von den Blunzenspritzen über das Stopfholz bis hin zum Sterzreißer und der guten alten Waschrumpel. Für eine Besichtigung kannst du mich entweder im Rahmen einer Kellergassenführung oder nach telefonischer Vereinbarung besuchen. Ich freue mich darauf, dir meine Schätze zu zeigen.